Wenn mir jemand vor ein paar Jahren gesagt hätte, dass ich irgendwann ein Startup-Unternehmen gründen würde und dazu noch eins, das sich innerhalb kürzester Zeit einen Namen in seiner Branche macht, hätte ich wahrscheinlich nur den Kopf geschüttelt und gelacht. Meine berufliche Karriere war bereits während des Studiums klar vorgezeichnet. Und es wäre mir im Traum nicht eingefallen, mich selbstständig zu machen. Ich habe um die Jahrtausendwende Elektro- und Informationstechnik studiert. Und dank der Kooperation der Fachhochschule mit den regionalen Unternehmen war ich schon ab dem dritten Semester als Werkstudent bei einem der größten deutschen Automobilhersteller in Deutschland tätig. Noch vor dem Masterabschluss kam zur Sprache, dass mich die Entwicklungsabteilung gerne übernehmen würde. Das habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen. Und als ich dazu noch in die neuesten Projekte eingeweiht wurde, war ich gleich Feuer und Flamme. Plötzlich konnte ich an all dem teilhaben, was ich und meine Studienfreunde seinerzeit eher als Science-Fiction-Visionen für eine weit entfernte Zukunft betrachtet hatten. Und nun konnte ich diese Zukunft auf einmal mitgestalten. Heute wundert es ja kaum noch jemanden, dass auf den Straßen selbstfahrende Fahrzeuge getestet werden und laut über eine Serienproduktion nachgedacht wird. Aber damals war das wirklich noch Zukunftsmusik. Vor 3 Jahren dann, als ich mit meiner Abteilung auf dem Autosalon in Genf war, traf ich dort zufällig 3 meiner ehemaligen Studienfreunde. Wir erinnerten uns an die guten alten Zeiten und kamen zu dem Schluss, dass wir eine der Ideen aus der Studienzeit unbedingt aufgreifen und zu einem gemeinsamen Projekt machen sollten. Anfangs glaubte ich selbst gar nicht so recht daran, dass wir dieses Versprechen noch tatsächlich wahrmachen würden. Aber kurz darauf haben wir es wirklich eingelöst. Wir haben alle 4 unserer sicheren Superjobs gekündigt und von unseren Ersparnissen ein eigenes Startup gegründet. Das Unternehmen gehört uns zu gleichen Anteilen und im Grunde treffen wir alle wichtigen Entscheidungen immer gemeinsam. Mittlerweile haben wir auch 2 Mitarbeiter eingestellt, die sich vor allem um die Kommunikation mit den Investoren und um das Alltagsgeschäft kümmern, sodass wir uns auf die Tätigkeiten konzentrieren können, die wir am besten können. Und das ist die Entwicklung von IT-Applikationen für die Automobilindustrie. Die meisten Einnahmen erzielen wir zurzeit mit Anwendungen zur synchronen Realitätswahrnehmung dynamischer Umgebungen, die wir auf Grundlage von Virtual und Augmented Reality und unter Einsatz künstlicher Intelligenz entwickeln. Zuverlässige Anwendungen dieser Art werden in naher Zukunft bei der Zulassung autonomer Fahrzeuge eine entscheidende Rolle spielen. Darin liegt ein großes Potenzial und wir wollen natürlich mit von der Partie sein. Wir glauben, dass wir kurz vor dem Durchbruch stehen, aber mehr Details darf ich nicht verraten. Wir stehen permanent unter einem enormen Leistungs- und Konkurrenzdruck. Wenn so ein Projekt scheitern würde, wäre das automatisch das Ende unseres Startups. Alles, was wir investiert haben, wäre dann mit einem Schlag weg. Wir hoffen aber, dass wir es schaffen und für Investoren auch langfristig attraktiv sind. Zwischendurch haben wir auch schon ein Übernahmeangebot bekommen. Aber damit würden wir jegliche Entscheidungsfreiheit verlieren. Und das war für mich persönlich eigentlich die treibende Kraft, diesen Sprung ins kalte Wasser überhaupt zu wagen. Im Moment läuft alles nach Plan. Und wir hoffen das Beste, aber das Blatt kann sich jederzeit wenden. Dass ich hier in der ökologischen Landwirtschaft arbeite, habe ich eigentlich nur einem Zufall oder besser gesagt 2 Zufällen zu verdanken. Ich war gerade mit 32 zur Filialleiterin einer Bank befördert worden, als ich von meinen Großeltern ein kleines Haus mit einem Feldstück außerhalb der Stadt erbte. Anfangs wusste ich gar nicht, was ich damit anfangen soll. Ich war inzwischen ein richtiger Stadtmensch geworden und die erste Idee, die mir in den Sinn kam, war, das Ganze so schnell wie möglich zu verkaufen. Irgendwie kam ich aber nicht dazu, den Verkauf in die Wege zu leiten. Naja, eigentlich hatte ich damals überhaupt keine Zeit, denn außer Arbeit ging bei mir gar nichts. Wichtig waren immer nur die Zahlen für das nächste Quartal, was in der Praxis einfach noch mehr Überstunden und noch weniger Freizeit bedeutete. Geändert hat sich das dann ganz abrupt, als ich einmal auf dem Weg zur Arbeit einen Autounfall hatte und daraufhin für nahezu ein halbes Jahr krankgeschrieben wurde. Die Wohnung in der Stadt wurde zu eng und da entschloss ich mich kurzerhand in das Haus meiner Großeltern zu ziehen. Plötzlich hatte ich ganz viel Zeit und begann, die einfachen Dinge im Alltag wieder neu für mich zu entdecken und, was mich manchmal selbst überraschte, zu genießen. Vor allem die Natur und der Garten waren für mich eine echte Kraftquelle. Die Gartenarbeit erwies sich tatsächlich als die beste Krankengymnastik und ließ mich darüber nachdenken, ob ich überhaupt zu meinem alten Leben zurück will. Diese Art von Entschleunigung, die ich gerade in der Vorstadt erlebte, gefiel mir sehr gut. In der Zwischenzeit sah ich ab und zu in meiner Stadtwohnung nach dem Rechten und brachte meinen Stadtfreunden bei diesen Gelegenheiten regelmäßig einen Korb voll Gemüse und Obst aus dem Garten mit. Es dauerte gar nicht lange, bis sie bei mir nachfragten, wann ich denn wieder in die Stadt käme und ob ich vielleicht noch mal so einen frischen Korb mitbringen könnte. Da ging mir auf einmal ein Licht auf und ich wusste gleich, dass dies der Plan B für mich sein könnte. In den nächsten Wochen kontaktierte ich die Gemüse- und Obstbauern aus der Region und da sich die meisten noch gut an meine Großeltern erinnern konnten, gelang es mir schließlich, einige von ihnen für meine Geschäftsidee zu gewinnen, den Direktvertrieb von landwirtschaftlichen Produkten. Wichtig war mir vor allem, dass wir nur ökologisch angebautes Obst und Gemüse aus der Region liefern. Der kommerzielle Erfolg bzw. der reine Gewinn spielten erstmal keine entscheidende Rolle. Damit niemand sich ausgenutzt fühlt und jeder ein gewisses Mitspracherecht erhält, gründeten wir ein Kollektiv. Die Idee dahinter war, dass wir auf hierarchische Strukturen, wie sie sonst in Unternehmen üblich sind, komplett verzichten wollten. Alle in dem Betrieb waren gleichgestellt und niemand sollte der Vorgesetzte eines anderen sein. Die Entscheidungen trafen wir auch immer gemeinschaftlich, was in den ersten Monaten sicherlich kein Zuckerschlecken war. Da wir uns aber mittlerweile sehr gut kennen, fällt es uns jetzt relativ leicht, einen Konsens zu finden. Wir mussten uns auch alle bereit erklären, die künftigen Einkünfte gerecht unter uns aufzuteilen, also für uns persönlich keine finanziellen Vorteile zu beanspruchen und uns gegenseitig unter die Arme zu greifen, falls es einem der Kollektivmitglieder schlechter gehen sollte. Alles nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark. Ha, und nun ist es schon 8 Jahre her, dass wir mit Nikolas Ökokorb durchstarteten. Die ersten Kunden gewannen wir erstmal aus meinem Freundeskreis. Dann kamen die Freunde der Freunde dazu und dann erweiterte sich der Kundenkreis durch Mund-zu-Mund-Propaganda immer mehr. Mittlerweile beliefern wir unzählige Privathaushalte in der ganzen Region und überlegen sogar, unsere Gemüse- und Obstkörbe auch in den benachbarten Bundesländern anzubieten. Bestellen kann man den Korb bei uns in 3 verschiedenen Größen, M, L und XL. Enthalten sind nach wie vor ausschließlich saisonale und regionale Produkte und alle sind mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet. Was die Kunden nicht bestimmen können, ist die Gemüse- oder Obstsorte und die Menge der einzelnen Produkte. Die meisten Kunden bestellen den Korb in einem Abo. Deswegen sorgen wir wöchentlich für Abwechslung. Wir nehmen aber auch gern einmalige Bestellungen entgegen. Der Bestellvorgang selbst ist heute auch sehr einfach. Entweder erfolgt er über unsere Homepage oder seit etwa einem Jahr über unsere eigene App, auf der die Kunden die Lieferung live auf einer Karte nachverfolgen können. Die telefonische Bestellung haben wir vor einem Jahr ganz abgeschafft. Meine größte Sorge für die Zukunft ist, dass das Kollektiv irgendwann zu stark wächst und der geschäftliche Erfolg wieder mein ganzes Leben beherrscht. Dann wäre ich wieder an dem Punkt angelangt, an dem ich schon einmal stand und von dem ich eigentlich weg wollte. Wenn ich meinen Eltern Glauben schenken darf, hatte ich schon früh ein ausgeprägtes Interesse an Kleidung und Mode. Angeblich war ich schon mit 2 von dem Märchen des Kaisers neue Kleider so begeistert, dass ich von da an Kleidung für meine sämtlichen Stofftiere nähen wollte und keinerlei Interesse mehr an Autos oder anderen so typischen Jungenspielsachen zeigte. Später in der Schule war das gar nicht so angenehm, denn die anderen Kinder haben mich aus diesem Grund immer gehänselt und ich habe schnell zu spüren bekommen, dass ich mit meinem Sinn für Mode ein Außenseiter bin. Im Gymnasium kam dann noch viel Neid dazu, weil ich schon in dieser Zeit meine Kleider selbst entworfen und genäht habe und die waren natürlich etwas ganz anderes als das, was die meisten Jungs so von der Stange gekauft haben. In der Zeit konnte ich auch schon die ersten Erfolge bei verschiedenen Fashion-Wettbewerben für Nachwuchstalente verbuchen. Als dann die Frage kam, was ich nach dem Abi machen soll, habe ich mich, ohne zu zögern, für das Modedesign-Studium entschieden. Das Studium war eine sehr wichtige Phase in meiner beruflichen Entwicklung, denn da bin ich ganz tief in alle Geheimnisse der Werkstattarbeit eingetaucht und davon profitiere ich in meiner Arbeit bis heute. Sehr hilfreich in der Hinsicht waren auch die Jobs, mit denen ich mein Studium finanziert habe. Dank dem Networking bei den verschiedenen Wettbewerben konnte ich Kontakt zur Filmbranche aufnehmen und ab da habe ich dann regelmäßig Kostüme und Requisiten geschneidert. Besonders anspruchsvoll, aber auch sehr inspirierend, war die Arbeit bei den historischen Filmen. Was wir da alles herzaubern mussten. Die Arbeit für den Film ist auch heute noch ein zweites Standbein für mich und gibt mir eine gewisse finanzielle Sicherheit, ohne die ich mich nicht so frei meiner aktuellen Kollektion widmen könnte. Denn da weiß ich nie im Voraus, ob sie ein Erfolg wird. Direkt nach dem Studium habe ich mich um ein Werkstattstudio bei dem hiesigen Coworking Center für Kreative und Kulturschaffende beworben und seit 2 Jahren bin ich festes Mitglied der Gründer-Community. In dem Coworking Space kann man entweder Einzelateliers oder Schreibtischplätze anmieten. Einige Schreibtischplätze sind fest reserviert, aber viele kann man auch einfach mit einem Tagespass nutzen. Außerdem gibt es noch Community-Räume mit freiem Tee und Kaffee, schnelles Internet für alle und einen gemeinsamen Drucker. Generell hat jeder das Gefühl, kein Einzelkämpfer mehr zu sein. Der Austausch und der tägliche Kontakt mit anderen, die das gleiche Schicksal wie ich teilen, sind für mich sehr aufbauend. Soweit es geht, unterstützen wir uns gegenseitig. Die Fotografin von nebenan macht für mich zum Beispiel unentgeltlich das Fotoshooting für das Lookbook. Der andere Kollege hat für mich gerade eine App fertig programmiert. Auch das Logo und die Werbebroschüre sind hier in der Community entstanden. Das kann ich wiederum mit meinen maßgeschneiderten Designklamotten zurückzahlen. Und das ist für alle in Ordnung. Eine klassische Win-Win-Situation eben. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Idee von dem Coworking Space bzw. dem Coworking Center toll finde. Es ist in meinen Augen die beste Erfindung der letzten Jahre. Insbesondere für so junge Existenzgründer wie mich. Also die Miete auf dem freien Immobilienmarkt hätte ich mir ja nie leisten können. Diesen Luxus, und zwar mitten in der Stadt, verdanken wir der Stadtverwaltung. Da hat jemand genau hingeschaut und schnell erkannt, wie wichtig die Freiberufler, die Kreativen und Kulturschaffenden für die urbane Entwicklung heute sind. Klar war aber auch, dass sie ohne die städtischen Förderprogramme keine Chancen hätten, in Konkurrenz mit den großen Handelsketten oder Kanzleibüros zu treten. Man darf allerdings nicht vergessen, dass die Situation für die meisten von uns trotzdem dauerhaft prekär ist und wir eigentlich nie wissen, was in den nächsten Wochen passiert. Ich bin noch in der glücklichen Lage, dass ich mit den Aufträgen aus der Filmbranche zumindest für meine Fixkosten aufkommen kann. Aber auch für mich bleibt ein gewisses finanzielles Restrisiko und das muss ich wohl oder übel eingehen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.